halt die lustigen Holzhacker weit. Wir hacken das Holz, ob es stürmt oder schneit. Das ist unser Leben, du Hammer befreit. Wir seid halt die Holzhacker leid. Ja, wir seid halt die lustigen Holzhacker leid. Wir hacken das Holz, ob es stürmt oder schneit. Das ist unser Leben, du Hammer befreit. Wir seid halt die Holzhacker leid. Im Wald, da steht ein Haus, auf Holz, Michel guckt raus. Und dann wird losgehackt, bis das die Schwarte knackt. Und wenn am Abend spät die Sonne untergeht, dann gehen wir erst nach Haus, da machen wir uns nicht raus. Ja, wir seid halt die lustigen Holzhackerlein. Wir hacken das Holz, ob's stürmt oder scheint. Das ist unser Leben, du Hammer befreit. Ihr seid halt die Holzhackerlein, jawohl. Gehackt, Holz gehackt, unterbein ein Knie gehackt, unterbein ein Knie gehackt, unterbein ein Bar gehackt. Holz gesiebt, schnell die Randficht umgelegt, schnell die Randficht umgelegt. Ja, wir seien halt die lustigen Holzhackerlein. Wir hacken das Holz, ob's stürmt oder scheint. Das ist unser Leben, du Hammer befreit. Wir seien halt die Holzhackerlein. Wenn die Säge glüht, da singen wir unser Lied. Und die Späne fliehen, was kann's denn Schöneres gehen? Wenn die Säge klemmt, du schwitzt vor unserem Hemd. Und der Hackstock bricht, das stört uns nicht. Ja, wir seid halt die lustigen Holzhackerlein. Wir hacken das Holz, ob's stürmt oder schneit. Das ist unser Leben, du Hammer befreit. Wir seid halt die Holzhackerlein. Ja, wir seid halt die lustigen Holzhackerlein. Wir hacken das Holz, ob's stürmt oder scheint. Das ist unser Leben, du Hammer befreit. Wir seid halt die Holzhackerlein.